Arschler geh ich immer auf und ab und weiß genau, dass ich bald kein Geld mehr hab. Ich warte auf die U-Bahn zum Odeonsplatz. Der Flachmann in der Tasche ist mein einziger Schatz. Ein Plakat im weißen Neonlicht, das mir gleich in die Augen steht. Und ich weiß genau, dann komm ich nie.